in den Schoß der Löwen, wo ich ein Zuhause war. Zwischen deine Lachenbeine such den Schnee vom letzten Jahr. Ohne Glück. Der große Vogel schiebt den Kopf sanft in sein Versteck zurück. Zwischen deinen langen Beinen such den Sand vom letzten Jahr. Ich nirgends.